Hallihallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Antcasts. Und bei welcher Folge sind wir eigentlich ganz glatt. Wahnsinn, 40. Ja, 40, Wahnsinn. Och, ich muss hier auch mal den Video hier reinschalten. Moment, Sekunde. So, jetzt sehen uns die Leute auch. Ja, eben haben wir uns gar nicht sehen. Hallo. So, 40. Schön, ne? Und das ist ja schon eine Sensation, dass wir 40 Folgen schon hinter uns haben. Ja? Ja, was heißt hier schon? Gerade mal. Ja, stimmt eigentlich. Ne? Also so bei 4.000 können wir dann sagen, ja, okay, jetzt ist aber genug. Ne? Ja, bei 4.000 werde ich wahrscheinlich schon ein Gebiss tragen. Aber naja. Achtung, HTC, weil wir gerade von Sensationen sprechen. HTC Sensation, ja. Yeah. Ja, und ich habe gerade eben kam noch ein Bass vom Notches to da rein, ja. Das wahrscheinlich beste Android-Smartphone der Welt. Und ich muss sagen, ich weiß zwar nicht, ob es das Beste ist, aber es ist auf jeden Fall eins der Besten. Und zwar, die Leistungsdaten sind phänomenal. Ja, muss man ganz klar sagen. HTC hat auch sehr viel Erfahrung mit Android. Ist ja der erste Hersteller gewesen, der überhaupt ein Android-Handy rausgebracht hat. Und wer das noch weiß, das G1 ist ja auch ein HTC Dream gewesen. Ne? Und das soll jetzt dann mit einer Dual-Core 1,2 GHz Snapdragon-Prozessor-Power-Maschine rauskommen. Ja? Das LG Optimus Speed hat es allerdings auch schon. Ja? Das hat ja auch diesen selben... also Dual-Core drin, allerdings mit 1 GHz und eben von Nvidia, und das ist 1,2 GHz von Qualcomm, der Snapdragon-Prozessor. Deswegen wird dieses HTC, ja, und das kann ich so unterschreiben, ja, das wird dann deswegen auch schneller sein als Nvidia. Wie gesagt, der Nvidia ist sehr, sehr gut, aber durch die höhere Taktung natürlich auch wird das Handy da, das HTC Sensation, auf jeden Fall schneller sein. Hat also da mit der Grafikeinheit ebenfalls nochmal aufgetrumpft eine Adreno 220 GPU, ja, die etwa das Doppelte an Rechenleistung, Grafikleistung bringt wie der Vorgänger, die Adreno 205. Ja. Und damit liegt auch diese Grafikprozessorleistung auf Tegra 2 Niveau. Ja. Oh, was soll man da sagen? 4,3 Zoll Super LCD Display. 960 x 540 Pixel. Das ist eine QHD Auflösung. Und das ist besonders interessant. Man muss sich schon mal vorstellen jetzt, wie hoch die Auflösung ist bei einem 4,3 Zoll Display. 960 x 540. Das wird sehr, sehr schön aussehen. Das kann ich jetzt schon sagen. Ja, da stellt sich die Frage, ob das überhaupt noch, ja, erkennbar ist. Also irgendwann mal bei 50.000 Pixeln, dann sieht man auch keinen Unterschied mehr. Ja, ja, doch, das wird schon erkennbar sein. Und zwar eben mit der Grafikschärfe allgemein. Ja. Wir das zu tun haben, das ist ja auch das, wo Apple mit dem iPhone auch, jetzt habe ich schon wieder gesagt, die Presse beeindruckt. Die haben nämlich eine 4 Zoll Display, aber eben eine große Auflösung. Ja. Und das Ding wird hier also mit dem QHD Display auf jeden Fall einen Tacken zulegen noch. Der Speicher ist 4 GB und kann per Micro SDHC-Karte erweitert werden. Bis zu 32 GB und oder um 32 GB. Und das sind und das Sensation hat auch eine Frontkamera drin mit 1,3 Megapixel und die Kamera hinten ist 8 Megapixel, Bildstabilisator und ein Dual-LED-Blitz. Ja, das ist sehr interessant. Kann Videos aufnehmen im 1080p-Format mit 30 Bildern pro Sekunde. Und Stereo. Wow. Respekt. Ja, sehr schön. Und hat einen HDMI-Ausgang und kann sich per DLNA ins Netzwerk, ins heimische, reinsetzen. HDMI-Ausgang, also ich meine, ich finde das fantastisch, ja. Dann, ich sehe schon kommen, ja, nettes Spiel, ja, Angry Birds, okay, jetzt möchte ich am großen Fernseher spielen, zack. Schließt es an und wupp. Weiß zwar nicht genau, ob das funktioniert, das würde ich mal testen, aber auf jeden Fall mit Videos wird es funktionieren. Ja. So dass man die Videos, die man aufnimmt, dann auch schön angucken kann. Ja. Im Zweifel, es kommt jetzt ein Gerät von Asus, mal einfach so nebenbei erwähnt, ja, was es ermöglicht, tatsächlich HDMI per Funk zu übertragen. Oh! Das heißt, anschließend ans Gerät, endlich, anschließend an den Fernseher und dann per Funk HDMI übertragen. Endlich, das ist gut. Ja, also ja, aber nur so nebenbei, das habe ich durch Zufall jetzt mal gelesen, ich habe jetzt keinen eigenen Bericht dafür. Mhm. Hört sich gut an. Das ist genau das, was man eigentlich bräuchte bei den HDMI-Kabeln, das ist total nervig. ja, dann wird es auch eine neue HTC Sense-Oberfläche geben, die auf dem Android 2.3.3 basiert. Version 3.0 hat diese Sense-Oberfläche. Sense, ja, ist genau der Knackpunkt wieder bei mir. Ja, wie gesagt, es hat sehr viele Fans, aber Android Central hat da jetzt mal sich die neue Version angeguckt von diesen neuen, von diesem HTC Sense, dem neuen. Und 3.0, glaube ich, ist ja, die neueste. Ja, genau. Und jetzt haben die da rausgefunden, dass allein schon das System an sich, ja, nur das System, ohne die Zusatzprogramme, die eventuell noch mit installiert sind, bereits 800 Megabyte Speicher braucht. 800 Megabyte! Also bei mir geht das schon unter Bloatware. Ja? Also das sowas geht schon mal gar nicht. Ja, das muss ich ganz klar sagen, weil das macht natürlich auch dann das System wieder langsamer. Ja, ja, und das ist der Grund wieder für schnellere Prozessoren. Genau, deswegen hat man so schneller Prozessor drin. Super, man hat jetzt ein Gerät ausgestattet mit super klasse Leistungen und drosselt es schön wieder runter mit einem Sense 3.0. Ja. Klasse, klingt interessant, ja, auf jeden Fall. Ja, das ist wirklich ein bisschen ärgerlich. Ich hoffe, dass da vielleicht noch was optimiert wird, aber die Chancen sind natürlich gering, weil es ist ja eigentlich schon eine fertige Version. Und ja, vielleicht bisher ist es auch gar nicht so schlimm, wie es im ersten Moment klingt. Ich meine, 800 MB, die liegen ja sicherlich nicht im Telefonspeicher, also kann ich mir nicht vorstellen. Nein, nicht alles, aber die müssen ja nachgeladen werden, genau das Problem. Ja, das im Telefonspeicher, das kann alles nur ausgeführt werden, was im Telefonspeicher liegt. Was anders kann nicht ausgeführt werden. Das heißt, es müssen immer Teile von dem System in den Telefonspeicher geladen werden. Ja, und ja, hat man wieder wie viel hat das Gerät überhaupt? Also, das ist jetzt auch ja, so das ist eine gute Frage. Das geht hier aus dem Bericht, den ich hier habe, nicht hervor. Ich kann es leider nicht genau sagen. Ich schätze mal, dass es so 748 Megabyte hat. Hauptspeicher, was schon relativ gut ist. Übrigens, wir haben auch eine Reaktion zur letzten Sendung wegen dem Hauptspeicher, weil wir so aufgeregt haben, weil die Hersteller einfach das einfach nicht mehr RAM verbauen. Ja? Und da hat jemand, wer war es denn? Moment, Augenblick, ich musste mal schauen, will ihm auch nicht seine Credits streitig machen. Ja, Moment mal, gucken wir mal. Na komm, lade. Das war der Ralf G1. Ja, super, Mr. One. Ja, Ralf G1 und also Ralf G1. Und der sagt nämlich, das ist deswegen nicht möglich, weil der zu viel Strom verbraucht, der Hauptspeicher. Das ist ja RAM, das ist ja kein Flash-Speicher, das heißt, der muss ständig refreshed werden. Entsprechend ist natürlich der Stromverbrauch etwas höher. Wie hoch der ist, kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Ich bin bis jetzt auch noch nicht dazu gekommen, das genauer zu verfolgen. Ich werde mich mal da dran klemmen, inwiefern das dann wirklich ein Grund ist für die Hersteller, das nicht zu tun. Aber es klingt im ersten Moment mal logisch. Ja. Wie gesagt, der RAM muss ja ständig erneuert werden, der muss ja ständig refreshed werden. Das kostet natürlich schon Speicher, Batterie. Ob das jetzt so viel ausmacht, wie gesagt, da muss ich mal nachrecherchieren. Aber auf jeden Fall, wird auch da wieder ein bisschen gegeizt mit dem Speicher, so wie ich das jetzt erstmal überlesen habe. Ja, dann haben wir ja die Zwangsaussage, dass 800 MB ja da gar nicht sein können. Schlicht und einfach. Weil, ich meine, wie soll man auf 768 MB draufladen? Ja, das habe ich ja eben gesagt. Das heißt, es ist ein Teil im Flash-Speicher. Ich höre dir nicht zu. Also. Und, ja, genau, das habe ich auch das Gefühl. Und bei Bedarf wird es halt in den Hauptspeicher reingeladen, was natürlich aber die Geschwindigkeit eben dann wieder ein bisschen verringert. Ja. Also, wie gesagt, ich kann mich mit dem HTC Sense einfach nicht anfreunden. Es ist jetzt dieses dieses mit dem großen Speicherhunger, den Sense aufweist. Ich meine, wohin wird das noch führen? Sie sollten lieber mal HTC Sense optimieren, statt immer wieder mit neuen Funktionen voll donnern. Also das geht auch anders. Ja, wobei, wie wir ja auch schon festgestellt haben, es gibt ja sehr, sehr viel Fans für Sense und die fordern, also die sagen auch, das soll verbessert werden, das und das, und ich meine, HTC reagiert, das ist ja das, was man sich als Fan wünscht, dass der Hersteller dann auch reagiert und was tut, und das tut HTC. Also das muss man hier ganz fair mal sagen. Ja, soll aber HTC dann auch das tun und eben das System auch optimieren und nicht nur alle Funktionen einbauen, die die Leute verlangen. Schon haben wir bald hier ein 5 Gigabyte System, ja, das dann einen speziellen Speicher braucht, nur damit HTC Sense läuft. Ne? Tragen dabei, aber das ist eine andere Geschichte. Naja. gut, Angry Birds wird, da habe ich auch noch eine Neuigkeit. Angry Birds wird eine Synchronisationslösung bieten. Jetzt denk, was soll man denn da synken, sag mir mal. Ja, das kann ich dir ein sagen. Speicherstand oder was? Ja, das kann ich nämlich sagen. Ich habe ja das die Angry Birds, die mittlerweile 3 Stück auf dem Tab, ja, und habe dort schön gespielt. Ja, jetzt habe ich das natürlich auf dem Handy installiert, ja, und siehe da, ich muss alles nochmal durchspielen. Und da soll jetzt eben so eine Sync-Applikation kommen, die das dann eben auf alle möglichen Geräte synchronisiert, so dass man quasi seinen Spielstand überall auf jedem Gerät einfach weiter spielen kann. Ja, finde ich eine sehr, sehr schöne Sache. Und das soll sogar auf plattformübergreifend funktionieren. Also das heißt, man kann das quasi auf irgendeinem Gerät spielen, und wenn man sich dann quasi einloggt mit diesem Sync-Tool, dann werden die Spielstände quasi gesynkt auf jedes andere Gerät, das man haben will. Und da warte ich nämlich noch mit dem Spielen zwischendurch auf dem Handy, dann lieber, bis ich meine Ergebnisse gesynkt habe. Obwohl, naja, bei manchen sind die nicht ganz so gut. Es ist sehr Interessantes passiert. Und zwar, kennst du noch Cha-Cha? Cha-Cha. Also, so dunkel, ja. J-A-H, das J-A-H, J-A-H. Genau. Lange her auf jeden Fall. Nee, halt, J-A-J-A-H, so, das muss ich noch korrigieren im Artikel. Das ist ja wirklich schwierig. War, glaube ich, ein Messaging-System, ne? Nicht ganz, es war ein Telefonsystem. Damit konnte man über das Internet recht günstig telefonieren. Und zwar wirklich über das Internet, aber da wurden Gespräche quasi, ja, ist schwierig zu sagen, vermittelt. Das heißt, man hat ein normales Telefon gehabt, hat Auftrag gegeben, quasi anrufen mit Cha-Cha, dann hat dein Telefon geklingelt und das Telefon von dem Menschen, den du anrufen wolltest. Ja, die Gebühren waren dann phänomenal gut zu dem damaligen Zeitpunkt, und so war Cha-Cha damals ja ziemlich beliebt. Jetzt hat sich das natürlich alles ein bisschen verschoben mit dem ganzen Skype und hin und her, ja, weil so viele Leute das haben, da lohnt sich das eigentlich schon gar nicht mehr. Aber jetzt haben die wieder was Interessantes aufgetan, eine interessante Möglichkeit. Und zwar kann man jetzt, gibt's jetzt auch eine Android-App von Cha-Cha, und damit kann man über Facebook-Chat telefonieren. Wie geht das? Klar, man kriegt auch wieder hier einen Link, ja, wird geschickt auf den Facebook-Chat. Derjenige klickt nur auf den Link, dann wird er auf eine Webseite verbunden, und dort wird dann alles in die Wege geleitet, und er kann dort reden. Ja, er braucht halt nur ein Mikro, klar. Und dann geht's los. Also quasi ganz einfach mit einem Klick wird man dann wirklich verbunden, audiomäßig, und man kann tatsächlich telefonieren. Eine sehr schöne Geschichte, finde ich, vom Android-Handy auf Facebook, das dann quasi über den Chat zu machen. Im Prinzip ist es zwar nicht über den Chat, aber der Link kann halt über den Chat gesendet werden, über den Facebook-Chat, und dann braucht man dann nur drauf zu klicken als Benutzer, egal, man muss sich nirgends anmelden, überhaupt nichts, und dann geht's los. Hast du mal von Handy zu Handy probiert? Nein. Oder ist das eine Funktion, die jetzt speziell Java oder sonst was auf dem PC benötigt? Ich hab da. Sollte man mal testen vielleicht. Ja. Ich hab ehrlich gesagt noch nicht geguckt, ob das überhaupt möglich ist, von Handy zu Handy. Aber da gibt es ja mittlerweile sowieso schon jede Menge Möglichkeiten. Ja. Ich muss mir immer noch mal dieses WhatsApp angucken, übrigens. Ja. Dieser SMS-Ersatz. Ja. Aber da habe ich übrigens, wegen SMS, da habe ich übrigens noch was in der App oder die Apps der Woche. Genau. Ich würde am liebsten Bin die mal App da, gespannt. ich würde am liebsten die App des Monats daraus machen. Ja, da Weil bin ich mal gespannt. Da bin ich mal gespannt. Das ist wirklich gut. Das hört mich jetzt aber wirklich. Also, Chacha mit Facebook-Nutzern zum Telefonieren ganz ja, schmerzlos. Ah, interessant. LG plant ein Gingerbread-Update des P990 Optimus Speed für Juni-Juli. Wow. Schaffen Sie es oder schaffen Sie es nicht? Das wird die Frage sein, ja. Ich bin mal Ja, gespannt, also ob es Juni, rechtzeitig kommt. Juli ist vielleicht ein bisschen knapp wieder. Es klingt mir wieder zu viel Zu versprochen. knapp? Bitte zu knapp? Das ist dauert viel zu lange, ja? Für LG? Ne. Interessiert mich nicht, ob das LG ist oder sonst irgendjemand. Also Juni, das ist Ja, es äußerst. gibt Leute, die warten auf Rojo ein Dreivierteljahr. Das ist äußerste Schmerzgrenze, ist das, ja? Juni. Äußerste Schmerzgrenze. Weil ich meine, das ist dann jetzt schon so, dass Gingerbread schon ein paar Monate auf dem Markt ist, ne? Also sorry. Aber die Ja. hinken halt hinterher. Ja. Ja, Allgemein. LG hat ja versprochen, dass sie nicht so arg hinterher hinken wollen. Und die Modifikationen, die sie ja gemacht haben, sind auch nur, ja, also nicht ganz so schlimm wie jetzt zum Beispiel bei HTC. Ja. Wobei HTC ja ganz gut soweit liegt im Zeitplan, wie ich das mitbekommen habe. Ja, HTC dürfte so ziemlich für dich die Nummer 1 sein, was die Geschwindigkeit betrifft, Ja. oder? Immer noch, ja. Auf jeden Fall. Ja, Nummer Abgesehen von den zwei. Ich wollte es Nexus-Geräten gerade sagen, natürlich. Nummer zwei. Ja, bei Nexus ist ja keine Veränderung notwendig. Da wird Genau. es ja nur aufgespielt und Ist fertig. keiner dazwischen, genau. Xperia Play. Ich habe ja letztens schon drüber gesprochen und hat jetzt einer ein schönes Video mal veröffentlicht. Das könnt ihr euch vielleicht mal angucken. Hockey Nations 2011 wurde gezeigt und da kann man schon erkennen, ja, dass tatsächlich so eine Qualität hier gewahrt bleibt. Ja, also man kann schon quasi Handheld-Qualität erwarten bei den Spielen. Das kann man schön sehen. Und das lässt hoffen. Ja, also das sieht aus wie eben ein Spiel auf der PSP und nicht mehr wie ein Spiel auf dem Handy oder so. Also, ich sag dir ganz ehrlich, das Gerät, das juckt mir richtig unter den Fingern. Ja. Also, du weißt ja, ich spiele ja auch recht gerne und ich meine, so ein richtiges Steuerpad da noch mit dabei zu haben, ja, ich weiß nicht. Also, es juckt mir wirklich unter den Fingern und ich möchte nicht ausschließen, dass ich mir sowas vielleicht zulege. Ja klar, ich meine, warum eigentlich nicht, ne? Wenn man zockmäßig noch also noch zocken auf dem Handy eben dann als wichtig erachtet, kann man das durchaus machen. Warum auch nicht? Ich meine, sind wir mal ehrlich, ja, alle schreien nach Games, Games, Games, ja. Wenn man sich die Download-Zahlen anguckt, ja, Games ganz weit vorne. Es ist halt so, das, was die Leute am meisten machen wollen, ist spielen. Ja, Fun, Unterhaltung, Spaß. Ja, in der Straßenbahn und so Ja, weiter, klar. genau. Und bisher war das so immer eine Sache, die bei mobilen Spielkonsolen eben die Leute angelockt haben, ja, wie zum Beispiel eben PSP, Nintendo DS, jetzt der 3DS, sehr schönes Gerät, ich habe schon ausprobiert, macht Spaß. Ich habe es mir auch angeguckt, den 3DS. Und Und ja, der 3D-Effekt ist ganz nett, wobei, ich weiß nicht, vielleicht lag das auch aber an der Beleuchtung in diesem Markt. Mich hat zum teilweise ein bisschen gestört, das Flackern, was da teilweise entsteht. also flackern konnte ich jetzt ehrlich gesagt nicht, muss wahrscheinlich schon an der Beleuchtung gelegen haben. Ja, weil der 3D-Effekt, ich musste mich da richtig anstrengen, den zu erhalten. Ja, Und ich denke, das lag an der Beleuchtung. da ist ja ein Schieberegler, ja, am Nintendo 3DS, und da kann man das massiv verstellen. Also Ach, das ist man kann super. das, wenn man es runter macht, ist der Effekt gleich ganz weg. Wenn man es ganz hoch macht, ist der dermaßen stark, dass du, wenn du auch nur eine leichte Fehlstellung vom Auge hast, das nicht mehr sehen kannst. Also das kann man schön regulieren, das ist ganz gut. Ja, das habe ich jetzt nicht probiert, aber ich fand es ganz interessant. Mal was anderes. Ja, auf jeden Fall. Das war ja halt, das ist ja die Domäne gewesen, eben diese Leute anzusprechen, die unterwegs auch mal ein Spielchen wagen wollen. Hat einen Nachteil gehabt, man muss eben ein Gerät mit herumschleppen. Und das haben halt, sag ich mal, wenige Leute gemacht, die jetzt wirklich noch eigentlich was anderes tun wollen, außer spielen unterwegs, ja, sondern nur zwischendrin mal ein Spiel machen wollen. Die haben dann tatsächlich auch früher schon ihr Handy rausgeholt und haben dann das Snake da gespielt, ja, was du sagst. Ja, das stimmt, ja. Aber das war halt nicht sehr attraktiv, so. Ja, heute zucken sie halt das Handy und spielen Angry Birds. Genau, richtig. Da gibt's Angry Birds und ja, hunderte andere qualitativ recht gute Spiele. Und genau da haben jetzt nämlich die Konsolenhersteller zu knabbern dran. Und ich bin aber gespannt, wie sich das auf diese NGP, Next Generation PlayStation, der Nachfolger von der PSP, auswirken wird. Denn Nintendo hat Ja, jetzt, man kann es aber nicht vergleichen. doch. Also, weil ich habe mich mit dem anderen Gerät jetzt auch so ein klein bisschen, ja, beschäftigt möchte ich nicht sagen, aber habe mir doch das eine oder andere angeguckt und grafisch ist das schon eine andere Ja, Dimension. und genau das ist nämlich das, was eben offenbar keine Rolle spielt. Denn die Zahlen, die jetzt veröffentlicht wurden von Flurry Analytics, ja, die sprechen für sich. Also massive Verluste für die mobilen Spielekonsolen, ja. Anteilmäßig ist natürlich Nintendo da am stärksten betroffen, weil die auch den größten Marktanteil haben, mit Abstand den größten Marktanteil. Ja. Da, Moment, ich gucke mir das gerade mal an. Also Nintendo hat da 70% 2009 gehabt, PlayStation Portable 11% und die mobilen, also damals nur iPhone OS mit eingerechnet, waren 19%. Ja. So, jetzt stellt sich das so dar: iOS und Android haben zusammen 34%, PlayStation Portable 9%, also 2% verloren, und Nintendo hat jetzt nur noch 57% Das Marktanteil. ist für die natürlich ein massiver Rückgang. Genau. Das tut dann schon richtig weh. Anteilmäßig muss man sagen, weil jetzt wahrscheinlich gleich wieder gesagt wird, ja, da hat PlayStation weniger verloren. Nee, anteilmäßig, das kommt das in etwa hin. Ja, die können natürlich nicht so viel verlieren, weil sie auch nicht so viel Marktanteil hatten. Ja, und von daher würde das also andersrum genauso aussehen. Also wenn jetzt die PlayStation Portable eben 70% gehabt hätte, und dann wären die jetzt auch so stark gefallen. So, und das ist nämlich eben ein Hinweis darauf, das was ich schon immer gesagt habe, dass eben diese Handys den Markt fressen. Und du sagtest mit der Grafik, warte mal ab. Warte mal ab. Die NGP wird noch lange dauern, bis die rauskommt. Ja? Die Nvidia Tegra 2 und Dual-Core-Prozessoren mit unglaublich großer Grafikleistung, die kommen jetzt gerade eben auf den Markt. Ja? Die werden noch massiv verbessert werden. Und bis die NGP kommt, werden wir schon längst Quad-Core-Geräte haben, nicht nur von Nvidia, sondern auch von anderen Herstellern, mit noch weiter verbesserter GPU. Und ich sag dir eins, die Grafik wird dann durchaus vergleichbar, wenn nicht sogar leistungsfähiger sein, als die auf der NGP. Da bin ich mir 100% sicher. Gut, kommt natürlich auch auf die Programmierer drauf an, beziehungsweise auf die Firmen, die halt eben da Einfluss haben werden. Und dann, ja, lass es mal Also, abzuwarten sein. du, es gibt schon wirklich große Spiele. Ich weiß, du kannst nicht alle benutzen bei deinem Handy. Ja, ich Aber weiß. dieses, wie heißt dieses Dungeon irgendwas? Dungeon Defender heißt das, glaube ich, ja. Ja. Guck dir das mal auf einem Hightech Dual-Core-Gerät an. Da verfällt dir die Kinnlade runter. Das ist Also, Grafik. Das ist Grafik. Ja. ich habe vor kurzem einen Bericht gesehen im Fernsehen, auch über Spiele wie Battlefield zum Beispiel. Das ist kein Witz, es gibt ein Battlefield 2. Nur mal so nebenbei erwähnt, für das Xperia. Mich hat's umgehauen, die haben es gezeigt. Also die Grafik ist wirklich so wie bei Battlefield 2. Cool. Erstaunlich gut. Ja. Und das zweite, es gab noch ein Game, ja, mir fällt es jetzt gerade nicht ein. Auch ein modernes Spiel mit einer abgespeckten Version. Auch für das Gerät, auch mit einer Hammergrafik. Also, dass da schon einiges möglich ist, ist klar. Auf jeden Fall. Ja. Was da noch kommt, sag ich mal. Ja, klar. Weiß man nicht. Also Fakt ist auf jeden Fall, dass Sony Ericsson, ich weiß nicht warum, auch für seine Geräte jetzt diese Unlocking-Seite, von der wir das letzte Mal hatten, tatsächlich veröffentlicht hat. Die Seite gibt's, die ist online. Mhm. Ja, um die Geräte zu unlocken, unter anderem das Xperia Play, das Xperia Arc Pro und Neo. Mhm. Mal da. Also wohlbemerkt nur für diese Geräte bisher. Mhm. Ja, immerhin. So, ja, immerhin, ja. Vor allen Dingen, ich hätte jetzt eher eigentlich drauf getippt, dass sie eher die alten Geräte frei machen. Mhm. Aber nee, ganz offiziell hier ein Unlocking gemacht für diese Geräte. So, allerdings gibt es ja ein kleines Manko. Ja. Ja, das bedeutet, nach dem Unlocking sind der DRM-Inhalte eventuell nicht mehr funktionsfähig. Mhm. Also das sollte man hier ganz klar mit erwähnen. Ja. Kommt drauf an, halt, was man macht. Aber die haben da wohl einen kleinen Schutz eingebaut, dass es halt eben nicht missbraucht wird für Raubkopierereien. Mhm. Mhm. Aber interessant ist doch schon, dass die ganz offen hier sagen, hier ist unser neues Gerät, hier zack, hier Unlocking, mach mal. Ja, das viel ist, Spaß damit. Ja, das also, ist wirklich interessant. Ich hätte es gar nicht so vermutet von Sony Ericsson, ja, dass sie das überhaupt machen. Sony ist ja normalerweise sehr, sehr bedacht drauf. Die verklagen ja sogar Schüler bis zum geht nicht mehr, nur weil sie herausgefunden haben, dass ihr PS3-System alles andere als sicher ist und ganz leicht gehackt werden kann. Aber das sind sogar Anleitungen dafür. Aber das ist wirklich faszinierende Geschichte. Vielleicht dürfen wir da die Sparte Sony und Sony Ericsson nicht komplett über einen Kamm scheren. Wir wissen ja, dass innerhalb des Sony-Konzerns da sogar zwischen den Einzelabteilungen ziemlich heftige Auseinandersetzungen gibt immer. Ja. Aber das ist auf jeden Fall sehr interessant. Was das allerdings jetzt, sag ich mal, im Endeffekt, was da die Strategie ist, weiß das ich nicht. Ist das Spannende überhaupt daran? Weil die haben ja irgendeinen Grund. Ich meine, ja, die machen das ja nicht nur so nach dem Motto, wir machen jetzt allen mal eine Freude, sondern es hat irgendeinen Hintergrund. Ja, genau, ich bin auch skeptisch. Was ist der Grund? Ich vermute, ich stelle es einfach so mal im Raum. Ich vermute, die sagen, okay, wir machen das Ding mal auf und dann gucken wir mal, was die alles so damit anstellen. Und je nachdem, ob was Schlimmes passiert oder nicht, müssen wir das Thema als wichtig oder unwichtig deklarieren. Also, vielleicht. Oder wir haben das ein oder andere Problem und lassen uns das von Fans lösen. Ja, genau, das habe ich mir auch gedacht. Ja, wir können sowieso nie rechtzeitig die Updates rausbringen, dann machen wir den Bootloader frei und dann können die Leute ihr Telefon quasi dann, ihr Handy dann mit der Cyanogen-Mod oder sowas drauf machen. Ja, genau. Also interessant ist auch, dass hier auf der Seite wirklich Instructions sind. Ja. Also es ist unglaublich, hier ist wirklich Instruktion. Es ist wirklich Frage, ist das jetzt an geben die jetzt auf, sagen die, ja, wir können das eh nicht zeitnah updaten, hier, wir geben es frei, dass die Leute das mit anderen Sachen machen können, oder ist das nur ein PR-Gag, ja, weil das kommt natürlich gut an, ja, das kommt sehr gut an, vor allem bei Leuten, die... Hast du die Seite schon gesehen? Hast du da mal reingeguckt? Nein. Ganz interessant ist, was ganz oben an der Seite steht, ich sag nur, da steht Developer World, und hier werden ganz klar die Entwickler angesprochen. Ja. Nicht die Hobby-Rumbastler, ich mach mal eben was anderes drauf, sondern hier werden ganz klar professionelle Entwickler angesprochen. Ja, das wird ja überall so gemacht, wenn es um solche Sachen geht, aber die professionellen Entwickler, ja, klar. Ja, dann halt eben die semi-professionellen Entwickler. Ich wollte gerade sagen, die Entwickler sind meistens die Leute, die eben genau das machen. So, ach, dann mache ich das jetzt mal da drauf, zack, zack, zack. Oh, was, das funktioniert? Und dann schreibe ich eine kleine App, zack, boom, funktioniert. aber gut, in diesem Sinne habe ich ein Beispiel. Habe gerade heute von jemand erzählt bekommen, er hatte sich ein HTC gekauft mit Windows Phone 7 drauf. Ja. Ja. Und das hat ihm so wenig gefallen, ne, dass er hat das Gerät aufgemacht und hat jetzt Android drauf. Hat Android drauf gemacht und siehe da, das geht wirklich. Ja. Ja. Also er hat wirklich sein Gerät komplett umgeladen, was das Betriebssystem betrifft. Sehr schön. Jetzt hat er auch ein vernünftiges Handy. Nein, also grundsätzlich muss man hier ganz fair sagen, das Windows Phone 7 war nicht schlecht. Also das war gar nicht mal so übel. Es war nur sehr langsam. Das hat ihm genervt ohne Ende, die Geschwindigkeit. Ja. Von der Ausstattung her, was das System kann, ist es gar nicht mal so übel. Ja. Ja, ich sag ja, ich finde Konkurrenz ist gut, aber ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich habe mir das Windows Phone 7 angeguckt und das wurde mir sofort klar, dass das nichts für mich ist. Das ist einfach, nee, sorry. Es Zu fühlt sich, viel zu Mainstream oder so. nein, Oder nee, nicht Mainstream, viel zu. das fühlt sich an Ja. Fühlt sich wie Windows an. nein, das wäre mir ehrlich gesagt noch lieber, wenn sich das wie Windows anfühlen würde. Aber das sieht irgendwie, ist es aus, sieht aus wie so eine Kinderoberfläche, die da drauf gemacht wurde. Ja, so hier ist das System. Oh, der Benutzer darf überhaupt nichts davon merken. Hier machen wir so ein paar Bildchen drauf und hier da riesen Knöpfe und da drückt man da drauf und zack, das ist so wie so ein Lerncomputer für ein Kind. Ja, Ja, genau. das mag Da, ich nicht. ja, richtig. Das mag ich nicht. Aber so, Der ich find's Lernpfad. gut. Ich find's gut, dass es auf jeden Fall Konkurrenz gibt. Und ich hoffe, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hoffe, dass die auch ein paar Prozent Marktanteile erhaschen. Ja, weil Konkurrenz ist immer gut. Dann fangen die Hersteller von Android-Geräten auch nicht an, sich da auf ihren Lorbeeren auszuruhen und passen auf, dass da noch was gemacht wird. Aber zum Thema Zahlen habe ich auch noch ein bisschen was beizusteuern. Oh. Ja, und Zahlen. zwar. Haltet dich irgendwo fest oder haltet euch irgendwo fest. Okay, Moment mal. Der Android Market hat die 3 Milliarden Grenze durchbrochen. Ja, über 3 Milliarden Apps sind bereits installiert. Und es werden täglich 350.000 Geräte aktiviert. Juhu. Und wir reden hier von lizenzierten Geräten, von 3G-Geräten. Also wir reden jetzt nicht von dem fünften Tablet, was man jetzt sich gekauft hat Naja. und da selbst User registriert, sondern wir reden rein von den voll lizenzierten Geräten. Und Sehr schön. 350.000 pro Tag, das ist eine unglaubliche Zahl. Das ist zu fassen, ja. Wir hatten mal, ich glaube, am Anfang einer von der ersten Sendung waren wir begeistert, dass 200.000 Geräte pro Tag aktiviert wurden. Ja. Jetzt sind es schon 350.000 Geräte pro Tag. Das ist ja Wahnsinn, ja. Wo hört denn das auf? Ich meine, irgendwann werden mal wieder weniger Geräte aktiviert werden. Ja, das ist klar. Davor habe ich übrigens Angst, ja. Ja, weil die Zuwachszahlen, ja, von Android, die sind ja wahnsinnig, ja. Aber es ist ja klar, dass die nicht immer so wahnsinnig bleiben können, ja. Ich meine, irgendwann werden die wieder Ja und runtergehen. nein, du darfst nicht vergessen, du hast jetzt auch wieder ein neues Gerät. Neues Gerät heißt neue ID heißt neue Lizenz. Das ist eine Aktivierung. Ja, sicher, aber trotzdem, es werden die Aktivierungszahl wird nicht immer weiter so steigen. Ja, dafür habe ich auch schon drüber geblockt, wegen dieser Erwartung von Analysten, weil ich will zwar jetzt nicht zu stark ausführen, aber Google hat ja jetzt vor ein paar Tagen seine Quartalsergebnisse bekannt gegeben, ja. Und die haben, ich glaube, 2,3 Milliarden Dollar Gewinn gemacht, ja. Und die Analysten zeigten sich enttäuscht. Die hatten mit mehr gerechnet. Jetzt muss man, das muss ich mir vorstellen. Eine Firma macht 2,3 Milliarden Gewinn. Wohlgemerkt Gewinn, nicht Umsatz, Gewinn, ja. Und muss dann noch Schelte einstecken von den Analysten. Sie hätten ihre Ziele nicht geschafft. Ey, dann kann ich dir sagen, die Analysten sind immer ganz normal, ja. Die haben ihren Boden verloren in den Füßen, ja. Ja, es Die ist, schweben im naja, Himmel und denken, es geht immer so es ist wie mit den weiter. Aktionären. Da musst du auch eine Rendite von 20% haben, auch wenn der Ja. Laden nur 5% Gewinn Ja. gemacht hat. Aber es ist, Jetzt übertrag das mal auf Android. Android wächst wie verrückt, ja. Dreistellige Zuwachszahlen, zeitweise sogar vierstellige ist Zuwachszahlen. übrigens eine 50-prozentige Steigerung gegenüber Quartal 4. Darf Ja. man nicht vergessen. Ja, aber Das ist brutal. der Tag wird kommen, ja. Der Tag wird kommen, wo es nur noch zweistellige Zuwachsraten gibt. Und was wird dann passieren? Die Analysten werden sagen, das ist das Ende von Android. Ja, Davor das ist aber habe auch ich Angst. Quatsch, Google weil du hat hast ja auch dafür, das Tagesgeschäft. Das Google hat heißt, je davor übrigens auch mehr Angst. da sind, desto mehr Umsatz wird ja dann auch mit Ja. Apps gemacht. Ja, aber Google hat davor auch Angst. Die haben das schon klipp und klar gesagt. Andy Rubin hat auch schon gesagt, er hat keine Angst davor, dass Android nicht erfolgreich sein wird. Er hat Angst davor, dass die Ziele, die Analysten erwarten, nicht erreicht werden können, ja, weil es einfach irgendwann nicht mehr geht. Ja. Ja, aber das ist ja auch, was ist das überhaupt für eine Denkweise? So darf man nicht denken. Also ein massiver Erfolg ist nicht immer für ewig. Ja, genau. Und eine gute Firma richtet sich von vornherein schon darauf ein. Ja, ja, also die Ausrichtung muss da sein. Man muss wissen, ja, dass man nicht immer nur einen Höhenflug hat, weil das sind nämlich genau die Firmen, die auch kaputt gehen, ja, weil sie immer meinen, sie müssten ewig oben bleiben mit aller Gewalt und aller Gewalt und aller Gewalt, das mit Investitionen und erzwingen wollen und zum Schluss werden sie dann geschluckt oder sind dann kaputt oder sonst was. Mhm. Also man muss ganz klar sagen, man kann nicht immer die Nummer eins bleiben. Denk mal an den Konsolenmarkt, ja. Früher Nummer eins war Nintendo, da war es auf einmal Sony mit der PlayStation, ja. Dann, dann war wieder, da war die Xbox dann auf einmal sehr stark. Und da war ja auch ständig Schwankung drin. Und wie hoch, auf welchem hohen Ast war damals Nintendo? Die waren auch ganz oben und haben gedacht, sie wären unschlagbar. Genau. Aber du kannst halt eben nicht es garantieren für die Ewigkeit. Und das ist hier genauso. Und wenn Google schlau ist, und ich glaube, die sind schlau, ja, dann tun die von vornherein das auch entsprechend einplanen. Ja, Google plant das auf jeden Fall ein. Nur das spielt keine Rolle. Es spielt ja die Analysten spielen die Rolle, die eben dann sich enttäuscht zeigen und dann das Auswirkungen auf den Börsenkurs haben wird. Das ist genau das. Das ist außerhalb von Googles Eingriffsmöglichkeiten. Ja. Mhm. Die können nur so gut machen, wie sie können, und das machen sie sehr gut, ja. Aber wie gesagt, Unternehmen mit 2,3 Milliarden Gewinn, das ist, dass das dann kritisiert wird, das ist der absolute Oberhammer, ja. Das ist, naja, das ich mein, nicht mehr nachzuvollziehen, ja. Ja, wenn man an Hartz IV denkt mit 355 Euro. okay. Ich weiß, hat jetzt nicht ganz reingepasst, Entschuldigung. Ich wollte es gerade sagen, was hat das jetzt mit Hartz IV zu tun? Wir machen ein paar Buzzwords, ja, Hartz IV, ja, und Gutenberg. Bitte nicht. Aber Updates und Zahlen, ja? Ja. Es gibt ein neues Update für Arcos. Für die Generation 8 Serie. Generation 8 ist, sind die, ja, die Geräte, die man kennt unter 10.1 oder 28, 32, 43 oder 70. Okay. Das mit dem Namen Internet-Tablet, nicht vergessen, das sind die Generation 8 Geräte. Mhm. Und dafür gibt es jetzt ein neues Update. Ja, jeder wird jetzt sagen, ja, mal wieder ein System-Update, nicht ganz so spannend. Und ich sag euch, sehr spannend, sehr, sehr spannend. Weil... ihr werdet es nicht glauben. Es wurde ein Dienst mit implementiert, den es ermöglicht, das Gerät fernzusteuern von einem anderen Android-Gerät, App. Das heißt, ich habe auf meinem Motorola jetzt die Arcos-App installiert. Okay. Und kann mit dieser Arcos-App das Gerät steuern. Mhm. Kann es also an den Fernseher anschließen. Ah, und kann gemütlich von meinem Motorola-Handy aus weiterschalten, schnell, langsam, solche Geschichten. Aha. Ramme sogar auswählen und. Also ist der Hammer, das funktioniert tatsächlich. Dann wurde einiges gemacht. Also ich habe mich ja unwahrscheinlich aufgeregt über die schlechte Qualität der Kamera, wenn du dich erinnerst. Also die Kameraqualität wurde auf 720p erhöht. Ah. Ja. Und der Blogging-Effekt wurde angeblich verringert. Also ich muss sagen, es ist erheblich besser geworden, die Qualität, aber sie ist immer noch schlecht. Also es war ursprünglich mal so schlecht, dass ich gesagt habe, das ist absolut unbrauchbar, wenn du dich erinnerst. Ja, ja, ja. Also absolut unbrauchbar, muss ich ja sagen, jetzt, okay, kann man benutzen, ja. Aber mit der Qualität, jetzt sage ich mal, vor einem Samsung oder so, ist es nicht vergleichbar. Okay. Grundsätzlich aber ein Lob, dass da auch angepackt wurde und dass man da in die richtige Richtung lenkt. Ja. Das finde ich schon ganz gut. Auch die Updates sind wahnsinnig viel Fixes da. Also sie reagieren auch, Gott sei Dank. Finde ich gut. Was auch noch dazu gekommen ist, mit dem Update wird eine YouTube-Applikation mitgeliefert. Mhm. Weil bekanntermaßen hat ja das Arcos kein Android-Market. Ja. Man kann ihn zwar über ein kleines Tool drauf machen, aber im Original hat er das nicht. Und über Android Lib gibt es nur irgendwelche angepassten Apps da, ja. Angepassten Apps, die nicht unbedingt weltbewegend sind, aber mit dem Update liefern die jetzt eine YouTube-Applikation, die sogar funktioniert. Okay. Und was mir wahnsinnig gut gefallen hat, ja, dass das Gerät jetzt bei Network Shares, ja, HD-Streaming richtig unterstützt. Also früher war es ja so, die Geräte, oder auch beim Handy ist es so, er muss erst downloaden und dann spielen. Oder halt, wenn man ein Programm hast, was es eigentlich wirklich streamt, dann ruckelt es meistens wie Sau. Ja. Ist jetzt nicht mehr. Also mit dem, die haben da das jetzt so eingebaut, dass man mit dem internen Programm HD-Videos wirklich in Echtzeit streamen kann und das ohne ruckeln, ohne gar nichts. Also wirklich gut. Ja. Finde ich auch sehr, sehr schön. Jetzt Password Protected Shares wird jetzt unterstützt. Aha. Endlich. Also man kann einmal, man konnte die auch nicht finden. Also da hat er die gar nicht erst gefunden, aber das ist jetzt auch behoben. Man kann also SMB-Freigaben, die passwortgeschützt sind, finden und kann dann auch die mit dem entsprechenden Passwort aufmachen. Sehr schön. Na, das hört sich ja gut also an. Also es gibt noch viel, viel mehr Geschichten. Ich will jetzt nicht in jedes Einzelne eingehen, was man auch noch erwähnen sollte. United Plug and Play wurde verbessert. Ja, das ist auch, den Bereich habe ich eben auch gelesen. Das ist ja interessant. Ich wusste übrigens auch nicht, dass der in dem Standard Music Player ein Shoutcast-Client drin hat. Das ist ja schön. Für Internetradio zu hören. Cool. Ja, jetzt hat er's. Jetzt hat er's. War das vorher nicht drin? Das war vorher nicht drin. Habe ich ehrlich gesagt auch überlesen. Wo hast du das gelesen? Das ist, tatsächlich steht hier. Nein, da steht für Shoutcast Network Streams Display URL Station Genre on Music Player. Okay, ich muss mir nochmal angucken. Vielleicht ist mir das irgendwie auch die ganze Zeit entgangen, aber das wundert mich. Aber okay, du findest hier mehr als ich. Ja, Wahnsinn, ey. Super, das nenne ich Teamwork. Nein, also, wie gesagt, also ich habe diese Applikation schon ausgetestet. Den Arcos Remote Control heißt es. Kann man ganz einfach vom Market runterladen. Und es ist ganz einfach gehandhabt, wie man auch auf dem Bild schon erkennen kann. Ich weiß nicht, ob du das Bild schon gesehen hast auf dem Android Market oder die Bilder. Es ist also jetzt nicht sehr spektakulär. Es gibt ein Vor-, Zurück-, Stopp und so weiter. Und ein Steuerkreuz, mit dem man dann Apps entsprechend auswählen und steuern kann. Also ich fand das absolut Hammer. Funktioniert nur innerhalb desselben WLAN-Netzes. Okay. Macht auch Sinn. Ja, weil, naja, ich meine, von fern jetzt seinen Fernseher steuern, macht nicht unbedingt Sinn. Also es sei denn, man könnte hier Programme auswählen und oder sowas und zum Aufnehmen oder irgend sowas, aber das ist ja momentan vielleicht noch Zukunftsmusik, aber das kommt vielleicht noch. Okay. Ja, ich bin also gespannt, was da alles kommt. Ja, also ich bin mal wieder überrascht, wie toll, muss ich wirklich loben, Arcos immer weiter seine Geräte supportet, unterstützt und weiterentwickelt. Ja, das muss man wirklich sagen. Also die machen da wirklich viel und du hast ja ständig da Updates und Verbesserungen und ich meine, es war zwar am Anfang auch einiges verbesserungswürdig, aber es ist schön, dass die Firma Arcos sich da wirklich um ihr Tablet kümmert und das nicht so wie viele andere Firmen einfach rausbringt und dann so einfach mal versucht eben sich auf die ganz neuen Sachen dann zu konzentrieren, weil die haben ja schon wieder neue Tablets angekündigt. Aber nein, die bleiben hier kontinuierlich dran und machen was. Und das finde ich gut. Ja, vor allen Dingen, was mir auch sehr gut gefällt, es betrifft nicht nur die Updates, ja, um Probleme auszutreiben, sage ich mal, sondern es kommen auch immer Neuerungen hinzu. Mhm. Das ist das, was ich sehr, sehr hoch hier anrechne. Genau. Die anderen sagen doch immer gleich, ja, da kauft ihr das neue Modell. Also allein schon, was ich hier auf dieser Liste sehe, das verbessert wurde, ja, was da für Funktionen ja vorhanden sind. Also wie gesagt, dieser Shoutcast-Client quasi integriert direkt, ich weiß nicht, warum das nicht jedes Android-Handy eigentlich hat, das wäre super. Dann gibt es hier eben diesen Remote-Service, Arcos Remote Control, ja. Was war das, was habe ich eben noch gesehen? Wo ich gedacht habe, wow, das ist ja auch noch alles hier, genau, Network Share, Samba, File Sharing und so weiter und so weiter, mit HD Streaming Support, dann eben die UPnP und also das sind so viele Funktionen auf diesem Tablet vorhanden, das ist ja richtig Wahnsinn und wenn die dann noch eben alle gewartet werden, ja, und ständig erneuert werden und verbessert werden, das ist eine schöne Sache. Ja, ich habe jetzt auch, muss ich noch fairerweise dazu sagen hier zu den Leuten, nicht jedes Update hier veröffentlicht in unserer Sendung. Ich überspringe auch manchmal, weil ich will nicht ständig mit irgendwelchen Updates von Arkus kommen. Und das war mir jetzt wichtig, weil da wirklich viele gute Funktionen dabei sind. Ja. 2.1.8 zum Beispiel habe ich ausgelassen, da habe ich nicht drüber gesprochen. Da geht es auch hauptsächlich nur um Verbesserungen in erster Linie. Und 2.1.4 habe ich ausgelassen, das ist nur eine einfache Geschichte. 2.1.3, da hatte ich, glaube ich, drüber gesprochen. Ja, weil da einige Videofixes drin waren. Nun ja. Tja. Also, ich bin, muss schon ehrlich sagen, also ich bin sehr, sehr positiv überrascht von Arkos, obwohl das Gerät bei weitem nicht mehr das leistungsfähigste auf dem Markt ist und sicherlich auch schon überholt ist. Respekt, Arkos, so weitermachen. Finde ich gut. So macht es mir sicherlich auch Freude, mit dem Gedanken zu spielen, später wieder einen Arkus zu kaufen. Ja, die neuen, die würden bestimmt sehr interessant sein dann. Was auch noch, das ist auch ein Punkt, da könnten wir jetzt eigentlich streiten, ob das jetzt erfreulich ist oder nicht. Die Anbieter in Deutschland denken so langsam drüber nach, endlich Carrier Billing einzuführen. Carrier Billing ist, Wieso sollte man da drüber streiten? Das ist absolut wichtig. Das ist unglaublich wichtig. Ja, Moment. Ja, kann man drüber streiten, weil man kann es auch missbrauchen. Ne? Da brauche ich vergessen. Jetzt, aber es und zwar wurde in einem Blog drüber gesprochen, also oder was im Forum. Entschuldigung, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Das war ein Tweet sogar gewesen, wo einer einfach mal das Thema anspricht bei unserem Freund der Telekom. Und da wird ganz klar gesagt, ja, wir denken da tatsächlich drüber nach, das einzuführen. Allerdings wäre es noch nicht spruchreif. Ist aber schon eine klare Aussage, dass halt eben das nicht geblockt ist und dass das ein Thema ist, was auf dem Tisch liegt. Also Leute das ja wohl auch wirklich wollen, sonst wird man ja nicht anfragen. Auf jeden Fall. Also es ist doch ganz klar so, nicht jeder hat eine Kreditkarte. PayPal ist immer noch nicht implementiert und es gibt wahrscheinlich mehr Gegner gegen PayPal als Leute, die keine Kreditkarte haben. Und von daher... bisher ist ja nur das Google Checkout normalerweise möglich, ja. Und wie gesagt, und Kreditkarte ist dann eben schlecht. Dann gibt's auch Leute, dass auch eine neue Funktion kam jetzt im Android Market, nämlich aus der App raus zu kaufen. Ja, richtig, ganz genau. Das in Verbindung könnte ein großes Diskussionsthema sein. Nee, könnten eigentlich macht das keinen Unterschied, du. Ich weiß, worauf du hinaus willst, aber im Prinzip spielt es ja keine Rolle, ob die App... Das macht nämlich der Abzocker Tür und Tor offen. Ja, aber es spielt doch im Prinzip keine Rolle, ob die App jetzt von dem Telefonkonto abbucht oder von deiner deinem Kreditkartenkonto. Das spielt keine Rolle. Im Gegenteil sogar. Ja, das Telefonkonto, würde ich mal sagen, ist in der Regel eher greifbar, als das Konto von deiner Kreditkarte. Weißt du, was ich meine? Wenn von deiner Kreditkarte was abgebucht wird, dann wird das sofort gebucht, das ist sofort weg und das Geld wird von deiner Kreditkarte gezogen. Ja? Während das bei der Telekom, wenn das quasi, oder bei nicht nur bei der Telekom, sondern allgemein, beim Carrier, dann eben in Auftrag geben wird, dann wirst du erst bei der nächsten Telefonrechnung belastet, ja, kannst aber schon vorher einsehen, was da los ist und eventuell dann schon im Vorfeld Einspruch dagegen einlegen. Ja. Ja, wobei bei der Kreditkarte oder beim Kreditkarteninstitut kann man auch ja schon in gewissermaßen geschützt vor Missbrauch. Ne? Ja. Bis zu einem gewissen Punkt. Ja. Ja, gut, geschützt vor Missbrauch, aber nicht bei so einer In-App. Weil da ist es eigentlich kein Missbrauch, sondern dann ist eigentlich klar, du hast diese App gestartet, du hast da drin was angeklickt und fertig. Dann gibt dir keine Kreditkartenfirma der Welt das Geld wieder zurück. Das kann ich dir versprechen. Da muss man sich dann schon an die Gerichte wenden und dann eben fordern, dass zum Beispiel die Hersteller Also in man hat der auch App. Steuerungsmöglichkeiten. Die Frage ist natürlich, wie ist es aufgebaut, wie muss man wo was bestätigen, wie sind die Gesetze dazu? Oder ist es wirklich einfach so, dass Genau. es nur ein Knopfdruck ist und Peng? Genau. Also ich finde, wie gesagt, es ist auf jeden Fall eine gute Sache, weil eben das von der Telefonrechnung abzubuchen, das ist einfach Es sehr wäre bequem. komfortabel. Das ist komfortabel, ja. Das ist wunderbar. So sollte das sein, ja. Ich will nicht mit fünf verschiedenen Konten hier rumfummeln, ja, sondern ich will hier was kaufen und dann kann das gern auf die Telefonrechnung kommen. Ist ja auch fürs Telefon im Prinzip und dann ist es alles an seinem Platz, ja. Und ja, damit ist es wunderbar. Ich warte, obwohl ich ja Kreditkarte habe und auch Google Checkout ja nutze, kein Problem, aber ich warte trotzdem auf das Carrier Billing aus einem ganz einfachen Grund, weil ich das dann eben zusammen auf der Telefonrechnung habe, wo das hingehört. Ja. Handy ist gleich Telefonrechnung. Ja. Weil ich hab wirklich, wenn du da guckst, war, da hast du eine Telefonrechnung, dann hast du eine Rechnung von der Kreditkartenfirma, ja, und so weiter und so weiter. Das ist alles schon richtig abstrakt. Ja, und da finde ich es gut, dass es auch so geht. Und viele Leute, die eben keine Kreditkarte haben, können dann endlich überhaupt Apps kaufen. Ja, das ist übrigens ein Problem. Viele Leute kaufen keine Apps, weil sie gar keine Kreditkarte haben. Wupp. Auch das ist. Und dann eben natürlich die Bequemlichkeit von den Leuten. Das ist übrigens auch von anderen Herstellern der, wie sagt man, das Geheimnis. Ja, es muss einfach sein. Klick, Kauf, Zahlen, fertig. Ja, da muss nichts mehr zwischendrin kommen. Ja, das ist sehr, sehr wichtig, dass das auch so gemacht ist. Überleg mal, du kaufst jetzt neu ein Android-Handy. Ja, so jetzt willst du, jetzt bist du auf dem Market, du willst das kaufen, so zack. Da kommt erstmal Request da auf, Google Checkout. Wollen Sie Google Checkout benutzen? Nö, mag ich nicht. Google Checkout kenne ich nicht. Zack, weggeklickt. So, dann kannst du die App nicht kaufen. Also nochmal, gut, Google Checkout, muss ich ja wohl. Also einrichten. Dann fragt er dich nach der Kreditkartennummer. Die üblichen Sicherheitsabfragen, die Sicherheitsnummer, die Gültigkeit, und so weiter und so weiter. Ja, ey, da hast du als normaler Consumer schon bald den Hals voll davon, ja. Und was machst du so? Du schaltest das Handy an, gehst in den Marketplace, tippst auf die App, die du haben willst, und zack, es wird von deiner Telefonrechnung abgebucht. Bala, so soll das sein. Das ist übrigens ein Geheimnis, Erfolgsgeheimnis von der anderen großen Firma, ja. Also ich kann es jetzt sagen von Apple, ja, weil du kannst kein Handy, also du kannst zwar schon mit Tricks, aber normalerweise kannst du als Consumer kein Handy benutzen, ohne dass du iTunes hast. Bei iTunes ist deine Kreditkarte schon längst hinterlegt, ja, oder sonstiges. Geht, glaube ich, auch mit Gutscheinen, die du kaufen kannst in Geschäften und dann dein iTunes-Konto aufladen und so weiter und so weiter. Ja. Das heißt, da iTunes auch weit verbreitet ist, haben eben auch viele Leute da quasi schon ein Konto, ja. Und das heißt, die können das Handy holen, tippen gerade eben am Anfang, was du ja bei Google auch machen musst, das Google-Konto ein, tippen die ihr Apple-Konto ein, so zack, und dann können die kaufen. Du kannst einfach kaufen. Zack, wupp. Übrigens auch in den USA geht das Carrier Billing mit dem iPhone auch sehr gut, ja. Wobei das dann wieder über iTunes abgerechnet wird. Und das ist eben, die Leute wollen nichts mit dem ganzen Kram zu tun haben, die Normalverbraucher. Ja. Die wollen, wenn sie schon was kaufen, soll das maximal leicht sein. Ja. Also am besten sein. Ja. Das ist es. Mag alles schon gut sein, ich habe dir ja auch gesagt, ne? Also ich sehe Bedenken in Verbindung mit In-App-Billing, weil das durchaus missbraucht werden könnte, um die Leute schlicht und einfach das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ja, aber Nach dem Motto, wo ist der Unterschied zwischen Google Checkout und Carrier Billing? Wo? Gibt's nicht. nein, In-App-Billing, habe ich gesagt. Allgemein Das In-App ist, Billing, ja klar. wenn beides in Verbindung, einmal halt eben die Bezahlung über die Telefonrechnung und aber auch die Möglichkeit aus einer App raus zu kaufen. Ja, Weil dann könnte, das macht natürlich wieder Haus und Hof auf oder Tor, um ja, Betrüger dazu zu bringen, irgendwelche Funktionen einzubauen, wo man dann leicht drauf tippt oder so. Ja, klar. Nach dem Motto, wenn der Level, so 2 Sekunden, bevor der Level beendet ist, kommt auf einmal eine Einblendung über den gesamten Display. Wenn du da drauf klickst, kaufst du den nächsten Level. Das wird garantiert noch kommen, ja. Ja, das wird garantiert und das kommen. Zum Beispiel, das... Aber, ja, was ich jetzt meine ist, das macht doch keinen Unterschied, ob du jetzt das von der Telefonrechnung bezahlst oder von Google Checkout. Weil im Prinzip, wenn du Google Checkout einmal eingerichtet hast, ja, dann klickst du ja auch drauf. Da musst du ja nicht mehr das nochmal komplett... Ja, doch, man muss die Kreditkarte bestätigen. Nee, du musst nicht die Kreditkarte bestätigen, du musst den Kauf bestätigen. Und das wirst du wahrscheinlich auch mit dem Carrier machen können. Ja, das weiß ich ja nicht so genau mit der In-App-Billing. Da hatten wir ja schon mal ein Thema drüber. Ne? Das ist ja auch, ich hatte ja bisher noch kein Programm, wo das so war. Oder hast du schon eins gehabt? Um das ich werd mir demnächst mal eins runterladen, das TapTap Revenge. Das gefällt mir ganz gut. Von der Art her, das muss ich mir mal anschauen. TapTap Revenge, das ist so ein Musikspiel, wo man dann mit dem Finger tanzen kann. Sowas wie diese ganzen Spiele auf den großen Konsolen, die du dann die Tanzspiele hast, ja, machst du das halt jetzt mit den Fingern, ne? TapTap Revenge, und da kann man sich dann neue Lieder dazu kaufen, ja. Ob ich mir das jetzt kaufe, kommt drauf an, ob die Lieder einigermaßen erträglich sind, weil okay. Ich habe da so meine Probleme mit diesen Kommerzliedern, die da draußen, also wenn ich da jetzt ja, so, okay. Wenn ich da jetzt so ich kann es nachvollziehen, also wir haben uns vor kurzem Dance Central angeschafft, wenn du das ja, noch sagst. Ja. Und in diesem Dance Central sind 2 Titel, die kann man sich anhören, der Rest ist eigentlich nur Vergewaltigung für mein Ohr. Ja, so aber, ist das genau. Das ist, naja, wir sind halt nicht so arg am... den Kindern zuliebe, ne? Ja. Sag ich mal. Ne? Ja, wir sind halt nicht so so arg am Mainstream orientiert. Ja. Und, hey, was heißt denn Mainstream? Hey. Und dann... weißt du, was ich meine, ja? Dann haben wir halt ein paar Schwierigkeiten dann, ja, hier da... ja, ein paar geeignete Lieder zu finden. Also ich bin wirklich für Musikvielfalt, jeder soll das hören, was er möchte. Aber dass man auf so ein Ding 90% Hip-Hop reinpflanzt, ja, das ist nicht unbedingt gerade... Hey, verschreck unsere Hip-Hop-Freunde nicht, ja. Ich wollte eben sagen, ja, wir können ja mal ein bisschen Eminem laufen lassen, aber das machen wir nicht. Der verklagt uns, dass uns Hören und Sehen vergeht. Das hat er ja schon mal gemacht. Also er hat uns verklagt. Ja. Nein, nicht uns verklagt, da hat jemand anders verklagt. Also ich glaube, war das nicht Apple? Ich glaube, der hat Apple verklagt, weil er persönlich keine Genehmigung gegeben hat, dass sein Lieder bei iTunes verkauft werden. Ja, da besteht drauf, dass er persönlich das genehmigt. Ne? Aber hier ist ein Screenshot von TapTap Revenge, wo das zeigt, wie so ein In-App-Billing funktioniert, und da ist auch also eine Bestätigung, ja, dass man eben den Track jetzt kauft, und da muss man auch nochmal ganz normal bestätigen. Ja. Dann ist es ja auch okay. Und da steht jetzt hier zum Beispiel, kann man auswählen, pay for this with Mastercard, ja, da kann man bisher halt mehrere Kreditkarten auswählen. Und wenn man das dann standardmäßig auf dem Provider hat, auf dem Carrier, dann wird hier zum Beispiel dann eben, ja, Telekom oder Vodafone oder sonst irgendwas drinstehen. Ja? Und dann kann man das eben hier so machen. Also, wie gesagt, ich sehe da kein Problem. Ich weiß zwar, wo deine Befürchtung hingeht, aber ich sag mal, das ist kein Problem jetzt zwischen Carrier Billing und dem anderen da, also Kreditkampin, sondern... Der andere auch, ja. Ja, der andere auch. sondern es ist halt ein Problem allgemein mit der In-App-Billing allgemein. Also, genau. So, ich glaube, wir müssen ein bisschen... Apps der Woche kommen, oder? Ja, genau, wir müssen ein bisschen machen jetzt, dass wir zu den Apps kommen. Ja. Willst du anfangen? Ich habe was Größeres. Ja, dann lass mich erst da, weil ich habe ein Spiel. Ja, cool. Du hast mal ein Spiel, Leute, Wahnsinn. Nicht sagen, weil es ist wirklich, das ist ein Puzzle-Game, ja? Okay. Ist ein Puzzlespiel, aber ein bisschen anders als gewohnt. Puzzlespiel. Lame, ist aber gar nicht lame, macht sogar süchtig. Und zwar heißt das nette Spiel Mousetrap. War so eine kleine, niedliche Maus. Ja, ist das. mit so Klötzchen per Schiebepuzzle, cool. Man kennt ja diese Schiebepuzzle, eine Reihe Platz machen, dass die Maus ans Ziel kommt. klingt einfach, aber ich sag schon, selbst der fünfte, sechste Level wird schon schwierig. Das ist lustig. Sind das Medikamenten, Tuben oder diese Blöcke ja, sind da? Das ist Level 9, glaube ich, das habe ich noch nicht gesehen. Nee. Das ist der Hammer. Nein. Also es ist wirklich sehr schön gemacht. Mhm. Es macht süchtig und vor allen Dingen, es ist nichts für Luschis. Also es wird recht anspruchsvoll, relativ schnell. Mhm. Probiert's aus. Wie gesagt, macht einen Riesenspaß. Mhm. Ja, das ist ein Game mehr. Das ist ja kostenlos, genau. Das und es ist kostenlos. Wahnsinn. Und was auch schön ist, es hat 2,4 MB, ist für das Spiel, wenn ihr euch anguckt, ist ganz nett gemacht, sind 2,4 MB okay. Mhm. Und ja, was soll ich noch sagen? Runterladen, spielen. Zeichnen. Ja, ich habe hier eine Kombination von zwei Apps. Und das hat, von H und 2O. Genau. Das hat nämlich Sinn. Und zwar folgendes. Ich muss jetzt ein bisschen weiter ausholen. Letztens hatten wir ja gesprochen wegen SMS. Ja, SMS genau. Und Zipgate und so weiter. Ja? Mhm. Dass ich eben das Problem hat mit den Nummern und so weiter und so weiter. Möglicherweise ist da jetzt eine sehr schöne Lösung gekommen. Und zwar... Problem ist, ich habe momentan extrem viel SMS, die ich verschicke. Ja, sehr ungewohnt für mich, aber es ist eben mal so. Ja? Jetzt hat natürlich bei dem Vertrag, den ich habe, 19 Cent pro SMS. Ja, klingt nicht viel, aber wenn man dann mal seine 100 SMS los hat, dann sind auf einmal 19 Euro fällig. Ja, boom. Das ist dann nicht mehr so schön. Und bei Zipgate... Kosten, das hatten wir ja schon mal gesagt, Zipgate, dieser Voice-over-IP-Client, der auch für Android funktioniert. Ja. Aber Zipgate hat auch einen SMS-Service. Ja. Und dieser SMS-Service, der kostet 7,9 Cent, also sagen wir mal knapp 8 Cent ja, pro SMS. Viel billiger also. Das Problem ist jetzt, wie kriege ich komfortabel eine SMS über Zipgate weg? Normalerweise muss man das über das Web machen, ja, über den Browser. Das ist natürlich viel zu umständlich unterwegs am Handy mit dem Browser da sich einzuloggen und dann die SMS zu verschicken und man hat auch die SMS werden auch nicht gespeichert im Gerät dann, dass man das überblicken kann. Also man hat ja diese bei Android diese schönen Threads, ja, wo man da SMS schreiben kann wie ein Chat, ja. Sehr schön, dann schreibt man noch mehr und es ist noch teurer. Aber dafür gibt es eine Lösung. Und zwar gibt es das Programm WebSMS erstmal. Das wird benötigt, um eben zum Beispiel die Nachrichten, die SMS, nicht über die SMS-App vom Handy zu verschicken, sondern über einen gewünschten Provider. Und dort gibt es auch eine Erweiterung für Zipgate. Also mit WebSMS kann man mit vielen Providern benutzen. Aber ich glaube, da gibt es sogar GMX und was weiß ich noch alles. Ja. Und eben auch Zipgate. Und da kann man auswählen, sogenannter Connector installieren, mit welcher Firma man jetzt diese Nachrichten verschicken will. Man kann sogar mehrere installieren und dann kann man auswählen, mit welcher Firma man das verschicken will. So. Dann habe ich das gemacht und kann dann ab sofort diese Web-SMS komfortabel über das Handy verschicken. Aber das hat mir immer noch nicht gereicht, weil Problem ist, wenn du die darüber verschickst, ist auch keine Kontrolle mehr vorhanden im Prinzip. Ja? Und die Oberfläche ist zum Verschicken nicht ganz so toll. Außerdem kann dieses Web-SMS-Programm keine empfangen. Das heißt, du kannst nur verschicken, hast aber keine Liste, zum Beispiel die letzte SMS, wo reinkam und so weiter und so weiter. Der gleiche Programmierer, der hat auch SMS-Droid gemacht. Und jetzt Vorsicht, SMS-Droid gibt es zweimal im Market. Das SMS-Droid, von dem ich rede, ist, ich guck mal, wie der Name nochmal ist. Felix Bechstein heißt der. Ja, Bechstein, genau. Und wie gesagt, das ist dasselbe, der auch dieses Web-SMS programmiert hat. Ja, danke, sehr schön. Und mit diesem SMS-Droid, da kann man eingehende Nachrichten sehen. Man kann von dort aus Nachrichten verschicken und der Clou ist, man kann eben mit diesem Programm nicht nur normale SMS verschicken über das Telefon, sondern hier kann man angeben, mit welchem Programm er die verschicken soll und das arbeitet mit Web-SMS zusammen. Ja, was hört sich kompliziert an? Ist es nicht. Web-SMS installieren, den geeigneten Connector dazu, je nachdem, was für einen Dienst ihr nutzen wollt, also beispielsweise Zipgate. Dann installiert ihr SMS-Droid. Und gebt an, dass ihr die Nachrichten über Web-SMS verschicken wollt. So, dann macht das Programm das und dann hat man wirklich eine schöne Übersicht und die Nachrichten werden im Gerät ganz normal gespeichert, dass es also quasi keinen Unterschied mehr gibt zu der normalen SMS. Und wenn ihr darüber SMS verschickt mit SMS-Droid, dann tauchen die auch in der Messaging-App auf, von Android, also zumindest hier bei mir bei Gingerbread, aber das dürfte vorher nicht anders sein. Das heißt, da kann man denselben Thread, dieselben Nachrichten, könnt ihr auch in der Standard Ansicht sehen, in der Standard Applikation, obwohl ihr die gar nicht mit der Standard Applikation verschickt habt, sondern eben günstig über das Internet. Und das ist eine fantastische Geschichte, finde ich. Das hat mich sehr begeistert. Und das funktioniert einwandfrei, ich habe hier keinen großen Unterschied gemerkt, stromverbrauchsmäßig, zeigt mir auch bei den, wobei das nichts immer bedeutet, aber bei der Reusage zeigt er mir auch nicht an, dass er großartig hier was verbraucht an Strom. Und es ist wirklich fantastisch. Es funktioniert alles wunderbar. Ich hätte es nicht geglaubt, jetzt kann ich für 8 Cent statt 19 Cent SMS verschicken. Und man kann sogar die Nummer bei Zipgate festlegen, wenn man die verschickt, welche Nummer angezeigt werden soll beim Empfänger. Ja, und das löst dann natürlich alle Probleme im Prinzip. Und dann kann ich auch wieder die Festnetznummer von Zipgate nehmen auf dem Handy. Ja, wunderbar. Also es öffnet da wieder ziemlich viele Möglichkeiten und es ist schön gemacht, die Apps funktionieren, ist Open Source, es ist eine Werbeeinblendung drin, die kann man sich, wenn man spendet, kann man sich die wegmachen lassen, die stört aber nicht weiter, aber wie gesagt, der hat es auf jeden Fall verdient, ich werde das auch schon alleine aus dem Grund machen, weil diese App wird bei mir jetzt öfters genutzt und ich finde das wirklich sehr, sehr schön. Ja. Wow. Ja, war etwas länger, diese. Muss ich jetzt erstmal durchatmen. Ja. Ja, war eine schöne Sendung wieder. So, Moment, langsam. Oh, ganz schnell. Ja, hier, du hast noch was. So, oder? Ich weiß, du willst bei dem schönen Wetter raus, ja? Natürlich, ich will den Garten noch einmal auf die Liege schmeißen. Ja, und brutzeln lassen, ja. Hoffentlich hast du dich gut eingecremt. Die Liege ist unter einem Dach, also insofern ist es nicht ganz in der Sonne. Ja, okay. Ja, dann war's das schon wieder. Dann wollen wir auch euch nicht länger aufhalten, ja, in die Sonne zu gehen. Und ich darf mich dann verabschieden. Ja, Mo. Ich übergebe gleich das Wort wieder an dich. Aber erstmal Twitter könnt ihr uns erreichen über @androidcast, Facebook, Endcast Page, E-Mail, Endcast oder Uncast @thenetcasts.com und auch die Seite findet ihr dann bei uncast.com. thenetcast.com und da könnt ihr uns bombardieren mit Anfragen oder Feedback. Da freuen wir uns immer, wenn wir was hören, was ihr von der Sendung hält oder wenn ihr Fragen habt, die in der Sendung beantwortet werden könnten. Okay, Mo? Ja, Rio, du hast jetzt schon wieder alles gesagt. Also ich habe gar nichts mehr, was ich dazu noch beitragen kann und wünsche eigentlich auch nur allen einen schönen, angenehmen Sonntag noch. Macht auch noch ein bisschen was Sonniges. Und ja, schöne Woche. Bis nächstes Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.